Zum 85. Gründungstag der heroischen koreanischen Volksarmee legte die Gruppe der Militärattachés in der TVRK am 25. April im Ehrenhain der Revolutionäre auf dem Berg Taesong und im Ehrenhain der Gefallenen des Vaterländischen Befreiungskrieges Grenze nieder.